Sag, wer beschützt euch bei Nacht und Tag vor dem Allerbarmer? Aber nein, sie wenden sich von der Ermahnung ihres Herrn ab.